Als die Schuld so drückend schwer war und ich keinen Ausweg fand, ja, dann kam zu mir der Herr und er gab mir seine Hand. Als ich auf die Knie fiel, bat ich, Herr, ich will zu dir. Dann ließ er mich nicht im Stich, sagte gern, komm Herr zu mir. Jesus, du bist Herr und König mir, und ich gehöre jetzt zu dir. Du bist groß, du lässt mich nicht los. Du hast abgewaschen allen Dreck und meine Schuld ist endlich weg. Dank sei dir, Jesus, ich bin dein. Als ich ihm mein Leben gab, war mir bewusst, er will es ganz. Dazu war ich gern bereit. Mich durchfloss ein Freudenglanz. Kind, du darfst mir jetzt vertrauen. Ich bin der Weg und auch dein Licht. Als er dir sprach, wusste ich genau, sein Versprechen bricht er nicht. Jesus, du bist Herr und König mir, und ich gehöre jetzt zu dir. Du bist groß, du lässt mich nicht los. Du hast abgewaschen allen Dreck, und meine Schuld ist endlich weg. Dank sei dir, Jesus, ich bin dein.